am Baden in ihren gelb-roten Kleid. Mücken tanzen vor meinen Augen, es ist Sommerzeit. Ich bin so weit gefahren, Kilometer durch das Land, für einen Augenblick hinter Dünen am Strand. Bin hierher gekommen, um einfach mal nichts zu tun. Dafür braucht's nur das Meer und Sand unter den Schuhen. Dafür braucht's nur das Meer und Sand unter den Schuhen. Na na na na na na na na. Gehen baden, tauchen blass ins Wasser ein. Und es gibt keinen Grund, jetzt woanders zu sein. In all meinen Gedanken kann ich jetzt spazieren gehen und am Horizont statt eines Segels ein Fährschiff zu sehen. Bin hierher gekommen, um einfach mal nichts zu tun. Dafür braucht's nur das Meer und Sand unter den Schuhen. Dafür braucht's nur das Meer und Sand unter den Schuhen. Na na na na na na na na. Bin hierher gekommen, um einfach mal nichts zu tun. Dafür braucht's nur das Meer und Sand unter den Schuhen. Dafür braucht's nur das Meer und Sand unter den Schuhen.